Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Mittwoch 22 Uhr auf den freien Radios in Berlin-Brandenburg. Wir haben den ersten Mittwoch im Monat. Heute ist der 1. Mai. Bei vielen liegen die Larven blank. Hier kommt Radioaktiv Berlin mit einigen beruhigenden Tönen. Und Markus begrüßt euch am Mikrofon. Heute in der Sendung. Ereignisreiche Tage liegen hinter uns. Wir wollen heute gar nicht so sehr auf den 1. Mai eingehen, denn dazu ist es noch viel zu früh. Wir wollen zurückblicken auf den April. Immer am ersten Mittwoch des Monats schauen wir zurück auf den Vormonat und schauen uns Ereignisse an, die in unserer Sendung Thema waren und die über ihr Ausstrahlungsdatum hinaus Bedeutung haben. Und da haben wir heute drei Beiträge vorbereitet. Zum einen geht es um den gefängnisindustriellen Komplex und den Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit in den USA. Ein Beitrag von Mia Abu-Jamal, den wir am 17. April hier in der Sendung hatten. Dann haben wir einen Bericht über eine Kundgebung gegen Verdrängung und Gentrifizierung. Das ist ja ein Riesenthema in dieser Stadt. Beispielhaft begleiten wir jetzt schon seit einem halben oder dreiviertel Jahr das Kneipenkollektiv Syndikat auf seinem Kampf gegen Verdrängung und für seinen Erhalt. Die waren im April vor der vor dem Hauptsitz der Firma Pierce Global Real Estate Unlimited. Diese Firma, die sie rausschmeißen möchte zur Profitmaximierung. Und dann haben wir ein Interview geführt mit einem tschechischen Anarchisten und Gewerkschafter, der uns über Repressionen in Tschechien berichtet hat, und zwar auf eine Art und Weise, wie wir sie hier sonst eigentlich nicht gewohnt sind, in den Medien zu hören. Wir hatten ja heute Nachmittag in unserer Magazinsendung schon einen Beitrag von einer Kundgebung, die ebenfalls am vergangenen Wochenende vor der tschechischen Botschaft stattfand. Als Ergänzung dazu hier nochmal das Interview und dazu etwas gepflegte Radau-Musik. Ich hoffe, ihr seid gut unterhalten und los geht's. In Berlin ist offene Jagd auf Immobilien und auf Grund und Boden. Spekulation schießt ins Kraut, Mieterinnen und Mieter werden verdrängt. Projekte, Wohnprojekte, politische Projekte sterben. Und jetzt geht's auch dem Kleingewerbe an den Kragen. Viele wehren sich jedoch dagegen. Beispielhaft haben wir hier in der Sendung immer wieder in den letzten Monaten den Kampf des Kneipenkollektivs Syndikat aus der Weisestraße in Neukölln begleitet. Auch die sind nach wie vor aktiv. Vor einigen Tagen gab es eine Kundgebung auf dem Kurfürstendamm in Berlins ehemaligen Prunkboulevard des Westens, heute eher eine verlassene Meile. Dort fand eine Kundgebung statt. Wir waren mit dem Mikrofon vor Ort und ihr hört jetzt einige Eindrücke von dieser Kundgebung. Hallo Kudamm, hallo ihr alle. Wir sind heute hier, weil der Mietvertrag unserer Kollektivkneipe Syndikat nach über 33 Jahren zum Ende letzten Jahres gekündigt wurde. Das wurde uns von der DIM, der Deutschen Immobilienmanagement, im Namen der Pierce Global Real Estate Germany, die hier im Haus sitzen, erledigt. Damit soll nach über 33 Jahren ein alteingesessener und tief in der Nachbarschaft verwurzelter Ort des Zusammenkommens verschwinden. Doch das wollen wir als Kneipenkollektiv ebenso wenig hinnehmen wie die Freundinnen des Syndikats und viele weitere solidarische Nachbarinnen und Unterstützerinnen. Die Pierce Global Real Estate Germany ist der deutsche Ableger der Pierce Global Real Estate Group aus England. Ein Familienunternehmen, das gleichermaßen verschwiegen wie erfolgreich in ihrem Business ist. Schätzungen zufolge verwalteten sie 2015 Immobilien im Wert von über 6 Milliarden britischen Pfund. Ein Schwerpunkt ihres Investments ist Berlin. Hier besitzen sie ca. 6.200 Wohnungen. Zwar taucht der Name Pierce nicht nur in unserem Mietvertrag nicht auf, doch das liegt in der Natur der Sache. Offizieller Besitzer der Weisestraße 56 und somit auch des Syndikats ist die Firman Properties Saal, die sich einen geräumigen Briefkasten mit 75 anderen gleichermaßen seriös klingenden Firmen teilt. Wie das Konstrukt genau aufgebaut ist, das wird den Rahmen hier leider sprengen. Es ist relativ groß und undurchsichtig. Jedenfalls zeigt dies auch, dass vermeintlich anonyme Briefkastenfirmen nicht anonym bleiben müssen und Widerstand dagegen auch hier direkt vor Ort möglich ist. Mit einer guten Recherche kann man sehr, sehr viel herausfinden. Unter anderem zum Beispiel ist durch unsere Recherche die gute Pierce Global Group jetzt auch Teil des Volksbegehrens Deutsche Wohnen und Co. enteignen geworden. Auch wenn von Anfang an unserer Recherche die deutsche Webseite von Piers Global abgeschaltet war, sind sie trotzdem noch da. Ihr könnt euch nicht verstecken und wir kommen immer, immer wieder. Wir wollen nicht hinnehmen, dass eine Handvoll Immobilienfuzzis und Investmentgruppen nur aufgrund irgendwelcher Kosten-Nutzen-Rechnungen entscheiden können, wie unsere Häuser und Kieze aussehen sollen und wer dort wohnen und arbeiten darf. Es sind unsere Wohnungen, unsere Häuser, unsere Läden, Cafés und Stammkneipen, unsere Kieze, in denen wir wohnen, arbeiten und leben. Wir werden weiter für den Erhalt unserer Kiezkneipe kämpfen und weiterhin solidarisch mit allen sein, die sich gegen die Schweinereien von Piers Global oder auch Padovic, der da drüben sitzt und dem unter anderem die Liebig 34 gehören soll, wehren. Wir sind solidarisch mit der Meuterei, der Potze, dem Drugstore, der Liebig 34, Kamilmoden und allen anderen, die den Profitinteressen geopfert werden sollen. Sie verdrängen uns gemeinsam, deshalb kämpfen wir auch gemeinsam. Egal ob Piers Global, Padovic, Deutsche Wohnen oder sonst wer, wir bleiben alle. Kiezkultur von unten erhalten und verteidigen. Für eine solidarische Stadt von unten. La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón. No es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz. Y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia. A esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power. Jetzt kommt ein Redebeitrag, der so auch schon auf der großen Mietenwahnsinn-Demo am 6. April gehalten wurde, in dem Blog Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Nur damit ihr den Zusammenhang... Also, als die Idee für eine Kampagne aufkam, die großen privaten Immobilienfirmen Berlins zu enteignen, schienen die Ziele dieser Kampagne klar und lange bekannt. Deutsche Wohnen, Vonovia, Akelius, ADO und wie all diese Firmen heißen, die seit Jahren mit immensen Mietsteigerungen, ausfallenden Heizungen und Schikanen bis hin zur Kündigung von sich reden gemacht haben, zu enteignen. Auf der aktuellen Liste des Volksentscheids taucht aber ein bislang unbekannter Name auf. Wie eben schon erwähnt, unsere Piers Global. Auch wir wussten lange nicht, dass hinter der Briefkastenfirma, die offiziell unser Besitzer ist, dieses riesige, verschlungene Netzwerk der Gebrüder Piers steht. Drei Männer, die zu den reichsten in England gehören und ein kaum durchschaubares Konglomerat von vielen hundert Firmen kontrollieren, das auf allen Steuerparadiesen dieser Welt zu finden ist. In einem Zeitungsartikel heißt es, Piers Global ist eines der intransparentesten und geheimnisvollsten Unternehmen der Welt. Und das ist keine Übertreibung. Unsere Recherchen haben ergeben, dass unsere Briefkastenfirma zu einem Netzwerk in Luxemburg gehört, mit über 75 weiteren Firmen, die sich wirklich denselben Briefkasten teilen, wird der Immobilienbestand in Berlin verwaltet, der durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung auf knapp 6.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten geschätzt wird. Und auch ihr wisst, was diese Zahl bedeutet, 6.000. Was bedeutet dieses Netzwerk? Es bedeutet, dass jede Firma nur eine Handvoll Immobilien besitzt. Unseren Recherchen nach auch jeweils quer über die ganze Stadt verteilt. Es bedeutet, dass hier bewusst verschleiert wird, dass es einen großen Player gibt, der alles kontrolliert. Und es wird bewusst verhindert, dass sich Mieterinnen organisieren und ihren Protest direkt zu den realen Eigentümern tragen können. Dieser Plan ist nicht aufgegangen. Dank unseren Recherchen ist Piers Global im Licht der Öffentlichkeit. Lasst uns nun gemeinsam noch ihre beiden anderen Pläne verhindern. Ihr Plan, uns nach über 33 Jahren aus unserem Kiez zu werfen und Ihr Plan, weiterhin eines der größten Immobilienunternehmens Berlins zu sein. Verteidigt gemeinsam mit uns die Kiezkneipe-Syndikat. Lasst uns gemeinsam den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. zu einem Erfolg machen und den Immobilienbestand von Piers Global dorthin bringen, wo er hingehört. In die öffentliche, in unser aller Hand. In diesem Sinne, Piers Global enteignen, Syndikat muss bleiben. Mein Name ist Daniel, ich mache einen Solidaritätsbesuch von der neuen Heimat Mitte und ich wollte euch ein bisschen was über die Immobilienschweinereien in Berlin erzählen, über Leerstand, Zweckentfremdungsverbotsgesetz, Zweckentfremdungsverbotsverordnung. Wie ihr alle wisst, gibt es in Kreuzberg den wunderschönen Riemers Hofgarten und wie die Abendschau jetzt gerade offengelegt hat, gibt es dort über 100 Wohnungen Leerstand und der Immobilieninvestor hat auch kein Interesse daran, das wieder zu vermieten. Die Zweckentfremdungsverbotsverordnung sagt ganz klar, dass die Leerstände ja dem Wohnungsmarkt entzogen sind und dementsprechend auch vermietet werden müssen. Es gibt Sanktionen, die werden in dem Fall nicht angewendet. Und jetzt gibt es wohl Widerspruch aus der Kommunalverwaltung, sprich also vom Bezirksamt, und es sollen jetzt doch gegen den Leerstand dann nach mehreren Jahren vorgegangen werden. Warum erzähle ich euch das? Weil ich aus einem Haus komme aus Berlin-Mitte. Das gehörte bis 2006 der Charité, also es war ein Mitarbeiterhaus für Krankenschwestern und Pflegerinnen. Das wurde 2006 an eine Immobilienfirma verkauft für 2.020.000, 106 Wohnungen in Berlin-Mitte. Die haben das jetzt 10 Jahre, 12 Jahre gehalten und haben es jetzt für 20 Millionen weiter verscherbelt. Und nun hat das ein Investor gekauft, hat das Haus systematisch entmietet, 80 Wohnungen stehen dort leer. Und ich bin einer von den 20 Mietern, die dort noch ausharren. Und auch dort sagte die Bezirksregierung, das Bezirksamt Mitte von Berlin, ja, wir können gegen den Leerstand nichts machen, weil der Eigentümer ist ja gegen die negative Abrissversagung vorgegangen. Das heißt im Klartext, es gibt ein Geschäftsmodell, Häuser zu kaufen, die dann zu entmieten, abzureißen, neu zu bauen, Luxuswohnungen, Rendite. Bei uns sollte das also ein Erlös sein zwischen 8.000 und 12.000 Euro pro Quadratmeter. Und bei uns gibt es eben noch die günstige Miete zwischen 5 und 7 Euro pro Quadratmeter. Und ihr habt euch nicht verhört, das ist auch noch warm. Ja, also wir haben alles durch. Mir hat man im September letzten Jahres direkt vor dem BND das Auto am helllichten Tage angesteckt. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt. Der Täter konnte nicht ermittelt werden. Es sind auch noch 3 weitere Autos am helllichten Tage abgebrannt. Auch noch von einer Studentin und von einer jungen Familie. Und es gab noch so einige andere Geschichten. Der Briefkasten wurde aufgebrochen, Drohverfolgungen im Dunkeln und im Hellen. Also so ganz unappetitliche Geschichten. Wir wissen nicht, wer dahinter steckt, aber wir haben auch nicht vor, die letzten 20 Wohnungen aufzugeben. Es gibt jetzt die sogenannten Verwertungskündigungen. Das ist also im bürgerlichen Gesetzbuch so vorgesehen. Wenn ich mit meinem Eigentum keine Verwertung mehr vornehmen kann, dann habe ich die Möglichkeit, die Mieter, die jahrelang da wohnen, es gibt viele bei uns, die noch Erstmietvertrag haben, also Erstbezug von 1984. Das Haus, was da abgerissen werden soll mit 106 Wohnungen, ist ein Neubau von 1984, ist vor 10 Jahren komplett energetisch saniert worden. Da sind also knapp 1 Million Euro in Außenfassade und neue Fenster reingeflossen. Das ist aber dem neuen Investor, der Arcadia Estate, scheißegal. Die sagen, das interessiert uns nicht. Wir haben hier andere Renditevorstellungen. Wir wollen hier eben zwischen 8.000 und 12.000 Euro Rendite pro Quadratmeter machen. Und das zeigt einfach, dass es auch über die Grenzen hinaus, über die Stadtgrenzen, über die Kiezgrenzen hinaus immer wieder dieselben Probleme sind. Bei unseren verschiedenen Recherchen, uns gibt es jetzt seit 13 Jahren die IGHAP, die sich da also kümmert um diese Problematik mit dem Leerstand und den Zweckentfremdungen, haben wir dann herausgefunden, dass also ein wunderbares Steuerparadies ganz in der Nähe von Berlin, das ist nämlich in Zossen, dort ist der Hebesatz bei 200, in Berlin liegt er bei 410 und dementsprechend verschwinden dann die größten Immobiliengauner, eben dann die internationalen Glücksritter, dann eben nach Zossen und haben sich dort dann angesiedelt, um dann auch noch bei diesen ganzen Rausschmeißerkonzepten Steuern zu sparen. Ja, das ist einfach mal nur so ein ganz kleiner Beitrag, damit vielleicht der eine oder andere denkt, naja, wir stehen jetzt hier am Kudamm. Vielleicht noch eine andere Geschichte. Bei diesen Modernisierungsankündigungen, die wir bekamen, dann später auch bei der Verwertungskündigung, tauchte immer ein Professor Dr. Puche auf. Und dieser Professor Ingenieur Puche ist also ein Gefälligkeitsgutachter, der also die Häuser erst raufschreibt bei der Modernisierung und dann kaputt schreibt beim Abriss. So ist das hier auch ergangen, dem Haus in der Fasanenstraße 64, das ist nicht weit von hier. Und ebenso geht es auch der Spenerstraße in Moabit. Die haben jetzt Glück, weil sie eben im letzten Dezember jetzt in den Milieuschutz gerutscht sind. Und so sieht man, dass eben auch über die Kiezgrenzen drüber hinweg eben immer dieselben Leute da zuständig sind, die dann versuchen, sich die Stadt hier systematisch unter den Nagel zu reißen. Und das heißt dann im Klartext, wir müssen uns selber wehren und für unsere Freiräume kämpfen. Und das ist der Grund, warum wir heute hier sind. Dankeschön. Ich wollte euch mal was erzählen, weil über das Syndikat ist ja schon viel geschrieben und geredet worden. Es ist halt nicht nur eine Kneipe, wo sich Leute abends zum Bier trinken treffen, sondern da passiert ja auch eine ganze Menge mehr. Deswegen ist diese Kneipe auch seit vielen, vielen Jahrzehnten so verankert im Kiez. Ich wollte euch eine kleine Geschichte erzählen, die auch gerade aktuell sich zuspitzt. Ich habe selber ungefähr 10, 15 Jahre da gearbeitet, ich weiß es nicht mehr wie lange. Auf jeden Fall haben meine Kolleginnen und Kollegen und ich damals immer auch geguckt, dass wir Sachen, die eben nicht nur in Berlin oder im Kiez eine Rolle spielen, sondern auch international sind, im Blick halten. Wir haben seit den frühen 90ern zum Beispiel mitbekommen von der schweren Repression, die oft sehr rassistisch ist, die in den USA abgeht. Wir haben uns mit Kämpfen von People of Color auseinandergesetzt. Wir waren in Berlin mit die Ersten, die überhaupt Infoveranstaltungen zu dem Thema, also in den 90ern zumindest, gemacht haben. Damals die Kampagne gegen die Hinrichtung des afroamerikanischen Journalisten Mumia Abu-Jamal. Wir haben dann aus der Kneipe raus mit vielen Bands, die sich da immer getroffen haben, einen Soli-Sampler gemacht, der 95, ich glaube 60.000 D-Mark damals eingespielt hat für die Verteidigung von Mumia, alles über das Syndikat organisiert. Haben Haftbesuche gemacht, wo das Syndikat uns bei unterstützt hat, Soli-Partys, Infoveranstaltungen, Filmvorführungen aller Art. Natürlich nicht nur zu dem Thema. Auf jeden Fall zieht sich das in der Kneipe wie ein roter Faden oder ein schwarz-roter Faden durch die Kneipengeschichte seit ungefähr 1991. Ja. Bis heute hat diese Unterstützung aus dem Kneipenkollektiv für diese Geschichte auch nicht abgerissen, weil, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Und das Erfreuliche ist, wenn man beharrlich bleibt, gestern haben wir erfahren, dass nach 37 Jahren Haft dieser Mumia Abu-Jamal nun endlich ein neues Verfahren kriegen wird. Freut uns maßlos, aber wir wissen auch, dass das lange und kontinuierliche Arbeit war von ganz, ganz vielen Menschen, die sich auch oft in dieser Kneipe zusammengefunden haben, um solche Arbeit zu machen. Sowas wäre für uns, oder ich weiß das ganz genau, was wir in den 90ern gemacht haben und später auch, wäre für uns ohne diese Kneipe ja nicht möglich gewesen. Wir haben uns die Kneipe zu dem gemacht, wie wir sie gebraucht haben. Und ich hoffe, dass die Leute das inzwischen auch immer noch so machen. Und wer Lust hat, da mehr rüber zu erfahren, am 27. April, das ist nächster Samstag, werden wir vor der US-Botschaft stehen um 16 Uhr. Da geht es unter dem Motto Free Mumia, Freedom All, wird es um die Knastsituation in den USA gehen und ganz konkret auch um Mumia Abu-Jamal um 16 Uhr. Die US-Botschaft ist am Brandenburger Tor, Pariser Platz. Seid da alle herzlich eingeladen, kommt gern vorbei. Ja, Sündi bleibt und Freiheit für alle Gefangenen. just like a good boy would. Get a sweet thing on the side. Home cooking on the side. Side order could be a daughter. And you're looking good. Come on, baby, eat the rich. Put the bite on the son of a bitch. Don't mess up, don't you give me no switch. Come on, baby, and eat the rich. Come on, baby, and eat the rich. Sitting down in a restaurant, tell the waiter just what you want. Schützerinnen und Freundinnen des Syndikats. Ja, wie auch eben schon mal gesagt, nach über 33 Jahren wurde unsere Kiezkneipe dem Syndikat in Neukölln zum Ende letzten Jahres durch die Eigentümerbriefkastenfirma Firman Properties Saal gekündigt. Firman Properties Saal ist eine von über 75 Firmen, die sich den Briefkasten in Luxemburg teilen. Also nicht nur den Briefkasten teilen, sondern dazu dienen, die Eigentumsverhältnisse zu verschleiern und nebenbei noch Steuern zu sparen. Durch unsere Recherche konnten wir beweisen, dass hinter den 75 Firmen Pierce Global steckt. Gestern nun ist uns die Räumungsklage von Pierce Global Real Estate Germany gegen das Syndikat bei uns eingegangen. Die Klage wurde von der Kanzlei Großrechtsanwälte am Strausberger Platz gegen uns erhoben. Die Kanzlei ist auf Mietrecht spezialisiert. Auf ihrer Website steht allerdings mehrmals und immer wieder in Großbuchstaben nur für Vermieter. Nun haben unsere Anwälte ungefähr 8 Wochen Zeit, auf die Klage zu reagieren. Obwohl wir alle mit diesem Geschehen gerechnet haben, so sind wir doch stinksauer und schockiert. Wir werden auch diesen Schritt der Gegenseite nicht unbeantwortet lassen. Wir werden auch weiterhin lautstark unseren Unmut und Protest über die Kündigung des Syndikats und den Ausverkauf der Stadt äußern. Ihr könnt uns verklagen, unterkriegen lassen wir uns nicht. Stattdessen werden wir nun noch mehr tun, damit das Syndikat bleibt. Wir und der Kiez werden weitermachen, uns zu wehren und lautstark auf Verdrängung aufmerksam zu machen. Durch unsere Recherchen haben wir es geschafft, Pierce Global mit seinen über 6000 Wohn- und Geschäftseinheiten in Berlin bekannt zu machen. Vorher waren sie gänzlich unbekannt, was wahrscheinlich auch mit ihrem kaum zu durchleuchtenden Firmengeflecht zusammenhängt. Unsere Recherchen haben sie nicht nur bekannt gemacht in Berlin, sie haben auch dazu geführt, dass Pierce Global nun im Rahmen des Volksbegehrens Deutsche Wohnen und Co. enteignen auch betroffen ist. Wir fordern Deutsche Wohnen und Co. enteignen, Pierce Global enteignen. Ihr werdet uns nicht los. Ich den Forderungen des Bündnisses Neue Berliner Linie anzuschließen. Wir fordern auch, dass es keine Räumungen von Wohnungen, Gewerbe und Projekten gibt, deren Eigentümer durch das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. vergesellschaftet werden sollen. Wartet das Volksbegehren ab und dann können wir weiterschauen. Bis dahin, seid laut, seid kreativ, seid wütend. Die nächsten Kundgebungen von uns, die wir bisher angemeldet haben, finden am 23. Mai um 16 Uhr und am 13. Juni um 16 Uhr wieder hier statt. Also wer da noch Zeit hat, kann gerne vorbeikommen. Die Termine werden aber auch noch mal weiterhin beworben. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Ja, ich freue mich, dass ich heute einen Gast hier im Studio habe. Hallo Felix. Hallo Markus. Felix wird uns was erzählen über eine Kundgebung, die am Samstag stattfindet, und zwar vom tschechischen Haus der tschechischen Botschaft. Es geht um das Phoenix 2-Verfahren und um Prozesse, die in Tschechien laufen. Zunächst mal, Felix, erzähl uns doch bitte, was sind die Phoenix-Verfahren und warum gibt es 1 und 2? Also, diese ganze Phoenix-Aktion ist eigentlich nach unserer Analyse etwas, was eigentlich wie Repression gegen anarchistische Bewegungen in der Tschechischen Republik bezeichnet sein konnte, aber eigentlich diese ganze Sache heißt, dass der tschechische Staat Angst vor Klassenkampf, welcher sich von unten organisiert hat. Und diese Phoenix-Aktion ist solche Reaktion an diese. Also der Name Phoenix kommt von dem Staatsschutzapparat. Genau, das ist eigentlich solche Bezeichnung von Phoenix-Operation. Das war eigentlich solche erfolgreiche Infiltration von 2 polizeilichen Agenten in eine anarcho-pazifistische Gruppe. 2014 hat sich diese Infiltration passiert und die versuchten eigentlich eine anarcho-pazifistische Gruppe zu Militanz zu überreden. Okay, und diese anarcho-pazifistische Gruppe, was war deren Arbeitsschwerpunkt? Du sagtest ja Klassenkampf, aber was ging da konkret? Die haben eigentlich andere Interessen mit ihrer anarcho-pazifistischen Weltansicht, aber eigentlich der Staat versuchte so Exemplar oder so beispielmäßige Causa zu konstruieren, weil tatsächlich parallel mit dieser Existenz von dieser anarcho-pazifistischen Gruppe, da waren eigentlich sogenannte solidarische Netze gegründet, 2013 in der Tschechischen Republik, und die versuchten mit solchen Konzept von kollektiver Organisierung und direkte Aktionen Arbeitskämpfe für nicht politisierte Menschen zu führen. Also eigentlich gewerkschaftliche Basisarbeit. Genau, aber in der Tschechischen Republik ist eigentlich seit 20. Jahrhundert keine anarcho-syndikalistische Bewegung mehr, und das war eigentlich solche ganz avantgarde Versuch, tatsächlich solche anarcho-syndikalistische gewerkschaftliche Aktion zu starten, und das hat wirklich der Staat super erschrocken, weil bis 2013 war eigentlich ab 90er anarchistische Bewegung sehr aktiv im Rahmen von eigenen Schatten, das heißt einfach war wirklich nicht fähig, so breiteres Spektrum von Publikum anzusprechen. Dort waren schon coole Sachen, wie zum Beispiel tschechische antifaschistische Aktion an sich wurde in 1996 gegründet, und die ist eigentlich wie anarchistische Konzept oder anarchistische Plattform bis heute gedacht oder andere Plattformen, aber die ganze Hausbesetzerbewegung in der Tschechischen Republik ist ein anarchistisches Konzept, aber tatsächlich, das war erstes Mal, wann eigentlich anarchistische Bewegung war in der Lage, nicht politisierte Menschen anzusprechen und da eigentlich erfolgreich ihre Kämpfe zu unterstützen. Also Phoenix ist ein Repressionsschlag oder eine Repressions-, eigentlich nicht ein Schlag, es ist ja eine anhaltende Geschichte gegen Menschen, die sich basismäßig organisieren für Selbstverwaltung, für anarchistische Gesellschaftsideen. Und jetzt gibt es ja das Phoenix 1, das Phoenix 2-Verfahren. Das Phoenix 1-Verfahren fand eben statt, was sagtest du, 2014 war dieser Schlag? Genau, eigentlich diese Phoenix 1 hat eigentlich am Ende April 2015 angefangen, und weil am Anfang des Jahres 2015 hat solche sehr erfolgreiche Arbeitskampf gegen Riskarna, gegen solche Restaurantnetz in Prag eskaliert, und diese Phoenix-Aktion kam dann wie solche Reaktion an diese erfolgreiche Arbeitskampf. Nach unserer Analyse tatsächlich. Wie ging denn diese Repression aus? Wurden Menschen zu Knast verurteilt oder hat die Bewegung dadurch Schaden genommen? Also sind diese Basisarbeitskämpfe zum Beispiel weitergegangen oder haben die aufgehört? Äh, tatsächlich wurden mehrere Leute oder drei Menschen waren dann im Urknast. Eine Person, Martin Ignatschak, war 1,5 Jahre im Urknast und tatsächlich, das ist die zweite längste Urknast. Urknast heißt Untersuchungshaft. Untersuchungshaft, genau. Mhm. Das ist eigentlich die zweite längste Untersuchungshaft in tschechischer Geschichte nach 1989, nach dieser sogenannten Wende. Mhm. Und das ist an sich sehr so signifikant, dass es wirklich etwas Besonderes ist. Und diese Arbeitskämpfer haben eigentlich aufgehört oder wurden wirklich unter solche Druck gesetzt. Aber jetzt läuft diese Organisation weiter mit neuen Erfahrungen. Und auch diese anarchistische Szene, welche in der Tschechischen Republik wirklich nicht so extrem groß ist, wurde sehr gespaltet. Und da waren eigentlich viele Menschen, haben sich sehr solidarisch gezeigt. Und also diese Repression hat eigentlich gewirkt. Also aus diesem Grund bin ich immer mehr gerne, wenn sich Antirepressionsgruppen oder Organisationen irgendwie mehr als nur Bezeichnung von den Repressionen eigentlich äußert. Und für mich ist eigentlich wichtig, immer über diese Gründe für diese Repression zu sprechen, ja, über diese Kämpfe und am besten die Kämpfe weiterzuführen. Das ist ja eigentlich ein ganz, ganz alter Leitsatz in Solidaritätsarbeit, dass wenn der Staat Menschen für ihre politischen Handlungen kriminalisiert, dass du diese kriminalisierten Handlungen, also das Thema, worum es geht, aufgreifst. Dadurch wird die Repression gegen die Einzelpersonen sinnlos. Scheint ja ein bisschen auch hier so gelaufen zu sein, denn jetzt gibt es ein Phoenix 2-Verfahren. Wer ist denn davon betroffen? Ja, Phoenix 2 ist eigentlich solche, da sind eigentlich 5 Menschen betroffen. Das ist eigentlich eine solche neue Konstruktion vom Staat und es geht um etwas, was man aus deutschsprachigem Kontext wie ein so 129a Ding eigentlich kennt. Also eine kriminelle Vereinigung. Genau, genau. Wie der Staat das hier bezeichnet. Da gibt es eine Person, welche so wie so hauptangeklagte Person ist und dann die 4 Personen sind dazu irgendwie so angeboten. Und eigentlich 2 von den Menschen mehrfach wurden schon in Phoenix 1 freigesprochen und haben und wollen eigentlich vom tschechischen Staat etwas wie so Geld, wie solche formale Entschuldigung. Entschädigung, genau. Mhm. Und es ist eigentlich etwas wie solche Rache für diese unerfolgreiche Phoenix 1 Aktion. Bei Phoenix 1 wurden dann alle Leute freigesprochen vor einem Jahr im März 2018. Okay. So, und ihr wollt am Samstag demonstrieren vom tschechischen Haus, vor der tschechischen Botschaft. Und worum geht's dabei? Unterstützung vermute ich mal für die Angeklagten. Genau, wir wollten gerne eigentlich die angeklagten Menschen unterstützen, unsere solidarische unsere Solidarität zu zeigen. Und nicht nur das, wir wollten eigentlich auch diese anarchistische Klassenkampf in der Tschechischen Republik zu unterstützen und dann zu feiern, diese Existenz von dieser Idee zu feiern, weil das ist wirklich für uns ist es etwas Avantgardes im Rahmen von der Tschechischen Republik und das wollten wir wirklich laut feiern. Mhm. Ja, das ist eine ungewöhnliche Herangehensweise an staatliche Repression, aber klar. Erzähl uns nochmal noch zum Samstag zu der Kundgebung. Die startet um 14 Uhr, wenn ich richtig gehört habe. Genau, um 14 Uhr an der tschechischen Botschaft. Die befindet sich an der Wilhelmstraße 44 in der Nähe von U-Bahn-Station Möhrenstraße. Auf der Linie U2. Genau. Und das wird dann so 1-2 Stunden da gehen? Genau, ungefähr 1,5 Stunde und dann laufen wir weiter zur US-Botschaft, zu den Kundgebungen von Mumia-Gruppe. Ah, okay, das ist ja ein schöner Samstagsspaziergang, ja. Solidarität mit Gefangenen oder hoffentlich, wenn wir nach Tschechien schauen, mit Nicht-Gefangenen. Ja, hoffentlich. Gut, kannst du vielleicht für Hörerinnen und Hörer, die noch ein bisschen mehr im Internet lesen wollen, eine Webseite empfehlen? Ja, ausführliche Informationen befinden sich auf der Seite Antiphoenix. Diese Seite beschäftigt sich seit Jahren eigentlich mit dieser ganzen Phoenix 1 und Phoenix 2 Causa und da sind mehrere Informationen auch in englischer und deutscher Sprache. Bei Antiphoenix, das ist ja wahrscheinlich eine englische Schreibweise, schreibt sich Phoenix mit F dann, ne? Ja, genau. Ja, weil in Deutsch wird es ja anders geschrieben. Also ausführliche Informationen über Phoenix 1 und Phoenix 2 kann man auf der Seite antiphoenixnoblocks.org lesen. Ich wünsche euch viel Erfolg. Dankeschön. Bis dann. Vor der Musik hörtet ihr ein Interview mit Felix über die Repression gegen Basisarbeit, Gewerkschaftsarbeit und anarchistische Vernetzung in Tschechien. Und am vergangenen Wochenende gab es ja dann diese Kundgebung. Wir haben heute Nachmittag darüber berichtet in unserer regulären Ausgabe. Ihr könnt ja, wenn es euch weiter interessiert, das Thema in nächster Zeit mal auf unserem Blog schauen. Und ich schätze, in einigen Tagen wird unser Podcast von heute, von beiden Sendungen, online sein. Denn da gibt es noch etliche weitere Berichte über die Lebenssituation in Tschechien, über die angespannte soziale Lage, die niedrigen Löhne, den tschechischen Nationalismus, der seine historischen Wurzeln in der Shoah oder im Holocaust hat und eben auch um ja, aktuelle Organisierung gegen diesen sehr brutal und ja, gewalttätig und mörderisch auftretenden Nationalismus. Das alles in der Sendung, die wir heute Nachmittag hatten, und die könnt ihr im Podcast in wenigen Tagen auf radioaktiv.blogsport.de nachhören. Kolumne von Mumia Abu-Jamal. Moving toward justice. We are rising. For the first time in years, our forces are building again. Zum ersten Mal seit Jahren werden unsere Kräfte wieder spürbar stärker, bilden eine Einheit und wir schreiten voran. Im kalifornischen Berkeley fand am 6. April 2019 die Konferenz Mumia Abu-Jamal, ein Arm für Gerechtigkeit und Freiheit statt. Die Liste der teilnehmenden Aktivistinnen und Aktivisten zeigt, dass eine neue Phase des Freiheitskampfes begonnen hat. Das soll nicht heißen, dass die Bewegung davor stillstand. Nein, sie war nicht untätig. Sie führte einen wichtigen Kampf für das Leben und die Gesundheit von Gefangenen und hatte damit Einfluss auf das Gefängnissystem im ganzen Land. Ich spreche hier von dem Versuch des Staates, die Behandlung der weit verbreiteten Infektion mit Hepatitis C zu verweigern, einer Krankheit, an der mehr als 700.000 Männer und Frauen in den überfüllten US-Gefängnissen leiden. Unsere Leute kämpften beherzt im Gerichtssaal und auf der Straße für die Behandlung der Häftlinge, die, wie ich, an Hepatitis C leiden. Sie forderten Veränderung und setzten diese auch durch. Joseph Harris, ein schwarzer Arzt und Internist aus New York, sagte als Sachverständiger vor Gericht aus und klärte die Welt über Hepatitis C auf. An seiner leidenschaftlich vorgetragenen Expertise zerbrach die Blockadehaltung der US-Gefängnisbehörde gegenüber einer angemessenen medizinischen Versorgung der Gefangenen. Harris ermöglichte ein Grundsatzurteil, das der Dringlichkeit der Hepatitis C-Heilbehandlung entsprach. Er wurde dabei von unseren Anwälten Brad Grote und Robert Boyle unterstützt und sie setzten damit ein Zeichen. Schon bald wurden tausende Häftlingen geholfen. Wir haben nun die Chance auf Heilung und ein längeres Leben. Auch die breite Solidarität der Unterstützungsbewegung macht das möglich. Diesen Kampf für Leben und Freiheit setzen wir fort. Darüber sprachen wir auf der Konferenz. Leute wie Angela Davis, die selbst Anfang der 1970er unter Anklage stand, die ihr die Todesstrafe hätte bringen können, wenn sie nicht eine weltweite Solidaritätsbewegung befreit hätte. Als Aktivistin und Wissenschaftlerin ist sie eine der wichtigsten Mitbegründerinnen der Widerstandsbewegung zur Abschaffung des gefängnisindustriellen Komplexes der USA. Auch die Schriftstellerin und Feministin Alice Walker kämpft wie eine Löwin für diese Ziele. Gemeinsam mit Judith Ritter, Strafverteidigerin und Juraprofessorin an der Widener University. Und Pam Africa, Ministerin für Konfrontationen der Move-Bewegung und Gründerin des Komitees International Concerned Friends and Family of Mumia Abu-Jamal. Und mit Jeff Meckler, Generalsekretär der Partei Socialist Action und Herausgeber ihrer gleichnamigen Zeitung, ein radikaler Aktivist, der schon sein ganzes Leben für Basisbewegungen die Kämpfe gegen imperiale Kriege einsetzt. Sowie für meine und früher auch für die Freiheit der Bürgerrechtsanwältin Lynn Stewart, sie lebte von 1939 bis 2017. Mit Grußbotschaften waren auf der Konferenz vertreten Professorin Ulla Taylor, Direktorin des Department for African American Studies an der Berkeley Universität, die im Knast Vorlesungen für Gefangene hält, und Stephen Bingham, Ex-Präsident der Ortsgruppe der Anwältinnenvereinigung National Lawyers Guild in San Francisco und Strafverteidiger im Ruhestand, der als junger Anwalt beschuldigt worden war, 1971 eine Waffe zur Befreiung George Jacksons in den Knast von Soledad geschmuggelt zu haben. Bingham lebte damals 13 Jahre im französischen Exil, bevor er in die USA zurückkehrte und vor Gericht von dem Vorwurf freigesprochen wurde. Sie alle sind Stimmen des Widerstands, der Rebellion, des Kampfes für ein anderes Leben und für Freiheit. Gemeinsam machen wir unsere Bewegung wieder stärker. Die Luft riecht nach Freiheit. Das ist unsere Zeit, in der wir die Bewegung mobilisieren, die den notwendigen gesellschaftlichen Wandel bewirkt. Die Zeit ist reif. Wir alle sind diese Veränderung. Wollt ihr euch nicht anschließen? To create social change. This is the time. And we are that change. Won't you join us? From imprisoned nation. This is Mumia Abu Jamal. Diese Rede ist eine Zusammenfassung von Mumia Abu-Jamal über eine Konferenz, die am 6. April 2019 in Berkeley in Kalifornien stattfand. Er hat es ja schon erwähnt, viele namhafte Rednerinnen und Redner haben dort daran teilgenommen und man kann es auch im Internet verfolgen. Es gibt Artikel in der San Francisco Bayview Zeitung und auch verschiedenen anderen, die dort Fotos von dem Event bringen. Es sind sehr viele Leute dort anwesend gewesen, vor allen Dingen auch deutlich jüngere Leute als in den letzten Jahrzehnten. Die Black Lives Matters Bewegung und die Free Mumia Bewegung sind eben doch an vielen Orten inzwischen zusammentätig und das ist eine sehr erfreuliche Sache. Diese Kolumne ist Teil einer Sonderreihe, die prisonradio.org gemacht hat, wo viele Reden von dieser Konferenz veröffentlicht sind. Ihr müsst einfach mal die Webseite prisonradio.org aufrufen und könnt dort verschiedene Beiträge hören von Leuten, die Mumia hier auch erwähnt hat, wie Angela Davis, Alice Walker, Pam Africa. In deutscher Übersetzung erschien diese Kolumne oder diese Rede von Mumia Abu-Jamal vielmehr am 15. April 2019 in der Tageszeitung Junge Welt. Die Übersetzung ist von Jürgen Heiser. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Yeah. Ihr hört den Monatsrückblick von Radioaktiv Berlin. Wir schauen zurück auf den April. Heute am 1. Mai, während die Gemüter hochgehen und vieles in der Stadt los ist, schauen wir uns an, was wir gesendet haben im April. Kämpfe, soziale Kämpfe, Kämpfe gegen Rassismus, Kämpfe für Gleichberechtigung und Teilhabe. Und wer das ein bisschen genauer hören will, der kann sich auch mal unseren Weblog anschauen, denn wir haben auch viele Sondersendungen gerade im April gemacht. Wir haben eine zu Gefangenenkämpfen in den USA und eine, ja, beinahe ja, historisch könnte man sie nennen, zur Repression im Alltag gegen Linke in der DDR gemacht. Diese beiden Sendungen findet ihr auf unserem Blog radioaktivberlin.blogsport.de und da in der Rubrik Sondersendung. Gerade die Sendung zur DDR hat einiges an Furore ausgelöst und ja, wir finden, sie ist empfehlenswert und hörenswert. Auch das haben wir im April gemacht, natürlich viel zu lang, um es heute hier in der Sendung so nochmal zu bringen. Wir schließen das Ganze jetzt langsam ab und wünschen euch eine schöne Start in den Mai, eine schöne Nacht und macht's gut. Das letzte Wort hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu Jamal. Das wird so lange in dieser Sendung so bleiben, bis er frei ist. Danach ab 23 Uhr könnt ihr die Rockshow oder das Rocklabor mit Ina Kars hören. Harte Stromgitarrenklänge hatten wir ja heute schon einige. Und ja, das wird wahrscheinlich so weitergehen. Macht's gut. Ciao. My name is Mumia Abu Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest-growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu Jamal.